Kapitel 4. Es tut sich etwas. Am nächsten Morgen stehen Frauke und Alex früh auf. Wieso seid ihr denn schon auf? Fragt Tante Sophie. Wollt ihr in den Ferien nicht ausschlafen? Nein, ich will sehen, ob ich Karten für den Trailer von Nina Meyers Film bekomme, sagt Alex. Und meine Reportage kann auch nicht warten, fügt Frauke hinzu. Wir ziehen also los. Tschüss. Bis heute Abend. Rufen beide im Chor. Auch heute ist es sonnig. Frauke will zu Sabina Christians Hotel. Sie fährt nicht mit der U-Bahn, sondern mit dem Fahrrad. Von der Uhlandstraße über den Kurfürstendamm vorbei an der Gedächtniskirche. Dann die Tiergartenstraße entlang, direkt zum Potsdamer Platz. Dort ist heute Morgen noch nicht viel los. Aber einige japanische Touristengruppen laufen schon rum und fotografieren die futuristischen Hochhäuser. Dann biegt Frauke in die Wilhelmstraße ein. Danach in die Friedrichstraße, Berlins Einkaufsmeile. Sie hält am Hotel Maritim. Das Hotel ist bekannt für sein modernes Design. Frauke geht zur Rezeption und hofft, dort Sabina zu treffen. Da sieht sie plötzlich einen Freund ihres Bruders. So ein Zufall! Das ist ja Clemens! Der kann mir sicher helfen, denkt Frauke. Hallo, Clemens! Hallo, Frauke! Was machst du denn hier? Und du? Arbeitest du hier? Ja, ich habe einen Job als Kofferträger. Aber nur während des Festivals. Ist gut bezahlt und ich sehe eine Menge Stars. Super! Nun sag schon, was machst du hier? Frauke erzählt Clemens von ihrer Reportage über Nina Meyer. Ach, Clemens, vielleicht kannst du mir helfen. Weißt du, ob Sabina Christian auf ihrem Zimmer ist? Also weißt du, eigentlich darf ich ja keine Auskünfte über unsere Gäste geben. Aber bei dir ist das was anderes. Ich wusste ja, dass ich auf dich zählen kann. Frauke sieht, wie Clemens zur Rezeption geht und den Telefonhörer in die Hand nimmt. Nach 2 Minuten ist er zurück. Tut mir leid, aber auf dem Zimmer antwortet niemand. Man hat mir gesagt, sie ist gestern Abend wohl auch nicht zurückgekommen. Naja, trotzdem danke. Ich komme dann nochmal mit Alexander vorbei. Frauke steigt wieder auf ihr Fahrrad und ist in 5 Minuten unter den Linden am Hotel Adlon. Dort ist um 11 Uhr eine Pressekonferenz mit Nina Meyer. Frauke ist in Verspätung. Schnell geht sie ins Hotel hinein und setzt ein professionelles Gesicht auf. Ohne Probleme kommt sie zu dem Raum der Pressekonferenz. Fraukes Kollegen bombardieren die Schauspielerin mit Fragen, die im Blitzlichtgewitter der Fotografen steht. Ist das Ihre bisher wichtigste Rolle? Sie tanzen und singen in dem Film. Haben Sie dafür Unterricht genommen? War der Dreh schwierig? Wie arbeitet man mit Wim Wenders? Frau Meyer, bitte hierher sehen. Frau Meyer, ja so, super. Und noch ein Foto? Aber Nina ist seltsam. Sie lächelt, aber antwortet auf keine einzige Frage. Entschuldigen Sie mich bitte, sagt Nina dann mit leiser Stimme. Aber im Moment möchte ich dazu nichts sagen. Dann steht sie abrupt auf und stürzt aus dem Konferenzraum heraus. Komisch, denkt Frauke. Sonst ist sie immer so nett zu der Presse. Okay, sie erzählt nicht gern von ihrem Privatleben, aber beruflich hat sie immer gern Auskunft gegeben. Sie ist irgendwie verändert, denkt Frauke, aber was genau, weiß sie auch nicht. Frauke verlässt das Hotel und fährt zu ihrem Bruder, der sie am Cinemax am Potsdamer Platz erwartet. Na, Alex, hast du den Trailer gesehen? Ja, war nicht einfach reinzukommen, aber ich habe es geschafft. Nina ist super in dem Film, einfach unglaublich. Eine tolle Schauspielerin. Ich weiß, antwortet Frauke. Aber hör mal, da ist... Alex lässt sie nicht aussprechen. Ich muss dir was zeigen, sagt er triumphierend. Ich habe Nina heute Morgen mit meiner Videokamera gefilmt. Super, Alex. Komm, wir fahren schnell nach Hause und gucken uns dein Video an. Zu Hause setzen sich die beiden sofort vor den Fernseher und legen die Videokassette ein. Tante Sophie ist etwas überrascht. Na sowas. Was macht ihr denn hier? Warum seid ihr nicht auf dem Festival? Ich brauche Infos für meine Reportage, sagt Frauke und macht ein wichtiges Gesicht. Und als sie die ersten Bilder sieht... Nicht schlecht. Guck mal, Nina ist gut zu sehen. Du bist ganz nah an ihr dran. Ja, sagt Alex. Aber heute Morgen hat sie fast nichts gesagt. Die Journalisten sagen, sie hat eine Angina. Naja, bei dem Sauwetter in den vergangenen Tagen, kein Wunder. Ja, bei der Pressekonferenz im Adlon hat sie auch nichts gesagt, murmelt Frauke. Und dann springt Frauke plötzlich auf und ruft laut. Warte mal, stopp! Spul zurück! Da, wo ihr Gesicht ganz groß ist. Ich muss das Gesicht sehen. Kannst du zoomen? Wenn du willst. Da ist was verändert an ihr. Aber was? Ich kapier das nicht. Ach, Frauke, du siehst Gespenster. Nina sieht toll aus wie immer.